Neues. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Tobi. Aus München, Tobias Klüpfel. Und aus Berlin zugeschaltet, Martin Pittenauer. Hallo. Zugeschaltet und die Technik tratzt uns ein bisschen gerade. Ich hoffe, das ist jetzt der dritte und finale Versuch, bei dem dann tatsächlich auch die Audioverbindung stehen bleibt. Hochtechnologie am Start hier und ich hoffe, es funktioniert. Wenn die Anzahl der Versuche die Folgennummer erreicht hat, hör mal auf. Genau. Das ist ein guter Plan. Wir haben nämlich Folge 213. Ha, die verflixte 213. Und ja, und wie immer hat Martin einen Funfact rausgesucht. Genau, wie immer habe ich einen Zahlenfakt rausgesucht. Nämlich 213 war früher die Postleitzahl für die West Coast. Mittlerweile ist es die Postleitzahl für ein zentrales Los Angeles sozusagen. Central LA, mhm. Namely Downtown and Surrounding Areas. Aber früher war das eben die ganze West Coast, war die 213 und deswegen hat sich da auch eine Hip-Hop-Kombo, wie man so schön sagt, gegründet, die sich 213 nannte. Unter anderem mit Snoop Dogg, der ja mittlerweile nicht mehr Dogg, sondern Lion heißt, glaube ich, oder so. Aber ich kenne mich nicht aus. Snoop Lion, glaube ich, ja. Ah, aber schön, das ist ja wie mit den Mac-Betriebssystemen. Genau. Ja. Mittlerweile wahrscheinlich dann Mavericks Dog. Other names: Snoop Doggy Dog, Snoop Lion, DJ Snoopadelic, Snoopzilla und Big Snoop Dogg. Verstehe. Mit Doppel-G. Darf ich dann fragen, was Snoop eigentlich heißt? Schnüffeln? Ja. Schnüffelhund. Schnüffelhund. Das ist von der gute alte Schnüffelhund. Der gute alte Schnüffelhund. Ich glaube allerdings, wir sollten uns auf Themen beschränken, von denen wir Ahnung haben. das war Fanboys. Ja, ich wollte auch gerade irgendwie zu irgendwas überleiten, von wem wir Ahnung haben und mir fällt da nichts ein. Nein. Wir haben alles auf der Agenda, von dem wir nicht viel Ahnung haben, aber zumindest was erzählen, nämlich Instagram. Ja. Nicht eine Ahnung, sondern eine Meinung. Ja. Ja. Und die ist WTF. Der Hintergrund ist, ein Künstler hat Instagram-Bilder von verschiedensten Account genommen und die letzten paar Kommentare drunter gedruckt und noch einen eigenen Kommentar als untersten hingesetzt jeweils. Das großformatig ausgedruckt und in eine Galerie gehängt und verkauft die jetzt. Ja. Die Galerie. Den Inhalt der Galerie. Also die Instagram-Fotos, die er da reproduziert hat. Ja, genau. Verkauft die Screenshots. Und es ist schon, also die Kunst an der Sache, finde ich, ist die Dreistigkeit. Dass der so Fotos, die klar andere Leute gemacht haben, dass er Arbeit von anderen Leuten nimmt und für ein Schweinegeld verkauft. Die kosten nämlich so um die $100,000 das Stück. Mhm. Wobei das ja auch nicht das erste Mal ist, dass Richard Price, so der Name des Künstlers, irgendwie durch solche Aktionen auffällt. Der hatte schon öfter so... Richard Prince. Der hatte schon öfter so streitbare Dinge veranstaltet. Mhm. Hat sich auf jeden Fall schon öfter mal vor Gericht mit Fair Use irgendwie verteidigen müssen. Er scheint auch schon mal gewonnen zu haben in einem dieser Fälle. Tja, ja, ich meine, schade, weil irgendwie für mich ist es halt, also Fair Use ist es halt nur schwer. Weil es gibt ja diese paar Kriterien, ich bringe sie jetzt nicht mehr zusammen, es gibt vier Kriterien, wie man Fair Use bewertet. Hm. Unter anderem ist, in wie große Auszüge vom Werk werden veröffentlicht. Und da ist halt so, ja, das komplette Werk. Und wie sehr wird es verändert oder in ein eigenes Werk eingebettet und halt nicht. Also bis jetzt 0 von 4 möglichen Haken für Fair Use. Das nächste ist dann irgendwie Kritik und I don't know. Es ist alles super fishy und irgendwie komisch und traurig. Es ist irgendwie komisch und ich weiß nicht, ob ich es traurig sagen würde, aber auf jeden Fall halt irgendwie auch ja, es ist auf jeden Fall massiv komisch. Ich denke, ich stelle mir nur den Fall gerade vor. Also es gibt ja auch so Leute, die sich dann wiedererkennen auf diesen Fotos und irgendwie sagen, da hängt ein Screenshot von meinem Instagram irgendwie in der Galerie und wird gerade für 90.000 Dollar verkauft. Das muss sich komisch anfühlen. Mhm. Ich habe da noch einen Nachtrag, fällt mir gerade ein. Es gab nämlich, die Meldung ist ja 2 Wochen alt, weil wir letzte Woche die schon melden wollten. Und die Suicide Girls, was so eine Erotik-Bilder-Plattform im Internet ist, haben da auch ein Bild von sich wiedergefunden und haben jetzt genau das Layout von den Bildern von Richard Prince genommen, selber nochmal einen Kommentar drunter geklebt unter seinen Kommentar und verkaufen das Bild jetzt selber für 90 Dollar. Für das er 90.000 Dollar haben möchte. Ah. Und sagen, bitte, bitte verklag uns. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, nee. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Also überhaupt auch, dass es irgendwie dann einen Markt für gibt. Ja, also, dass Menschen in Galerien für 90.000 Dollar Screenshots kaufen, das ist das eigentliche Verwirrende, also so für mich. Ja, es ist wirklich sehr komisch. Ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Ich stehe vor diesem Ding, es sieht wirklich super hübsch aus und es ist ein schönes Bild und es hat so dieses Internet-Flair mit drüber einen Usernamen, drunter Kommentare und Smileys und ich möchte das jetzt besitzen. Aber wenn ich da eine Gehirnzelle investiere und mir denke, das kommt von der Webseite, das heißt, wenn ich jetzt so mein iPhone dabei habe, kann ich das kostenlos angucken und B, das ist von wem anders. Aber es geht ja nicht um das Objekt als solches, es geht ja um die Kunst. Und die Kunst hast du halt nur, wenn du es direkt vom Künstler kaufst. Also es ist schon, also sonst kann ich mir ja auch einen Print kaufen von einem Bild. Also das verstehe ich schon, aber es hat irgendwie, hier ist es nochmal extra absurd und auf die Spitze getrieben, weil das Original auch schon nur ein Screenshot ist. Ja. Also das als Aktionskunst finde ich es interessant, weil Kunst muss ja nicht toll oder schön sein. Kunst soll ja darf ja auch mal zum Nachdenken anregen und darüber nachzudenken, Spiele sind ja nicht Kunst. Spiele müssen Spaß machen und sonst nichts. Nein. Dass du das mal weißt. Aber nur den richtigen Spaß. Ja. Jedenfalls so, mal drüber nachdenken. Dass Leute tatsächlich dafür Geld ausgeben, ist interessant. Das ist auch so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen dem Internet und der, Anführungszeichen, echten Welt, die irgendwie sehr seltsam ist. Aber Marcel wollte gerade schon brachial ins nächste Thema überleiten. Was ist denn das nächste right. Thema? Videospiele. Videospiele und Kickstarter. Ja, der Artikel, den ich da verlinkt habe, der spricht über ein Spiel, das auf Kickstarter, das gekickstartet wurde. Das Spiel. Ach, das ist das neue von dem Castlevania-Typen, oder? Genau, namens Bloodstained. Es der spirituelle Nachfolger von Castlevania Symphony of the Night. Von einem japanischen Entwicklungsstudio, Inti Creates nennt sich das, gemacht. Und das Bemerkenswerte da ist nicht nur, dass es ein normales Spielestudio und gar nicht so Indie ist, sondern dass die ihre Finanzierung, ihre Hauptfinanzierung nicht über Kickstarter bekommen, sondern von einem größeren Laden, der sie finanziert, aber einen Publisher, genau, der sie finanziert, der aber jetzt noch nicht so ganz überzeugt war, ob da tatsächlich Nachfrage nach diesem Spiel existiert. Und dann sind Indie Create hergegangen und haben gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen einen Kickstarter und sagen, 500.000 ist unser Ziel, wenn wir das zusammenkriegen, dann finanziert ihr uns das Spiel. Ja, also es ist quasi so ein bisschen das Greenlight für den Publisher, mhm. wie auch in der Überschrift auch schon hier steht. Ja. Und ich fand, der Artikel zählt halt auch so für beide Seiten Pro und Con auf. Und ich habe lange Zeit beim Lesen von diesem Artikel gedacht, ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil du hast so die populäre Meinung, du kriegst ein Bild von, gibt's tatsächlich Nachfrage nach so einem Spiel? Du musst nicht ewig viel investieren und dann teuer auf die Schnauze fallen, sondern wenn du nicht gefundet wirst, merkst du das super schnell, hast wenig Geld investiert in die Kampagne nur und kannst sagen, okay, das kaufen wohl zu wenig Leute, das passt schon. Es nimmt halt ein bisschen für mich die Beziehung von Publisher und Entwickler so ein bisschen, es definiert die ziemlich anders, als sie bisher definiert war, weil der Publisher halt schon auch den Part eigentlich übernimmt, das Risiko zu tragen für so ein Spiel und eben dann selbst beurteilt, will ich dieses Risiko tragen oder nicht. Und wenn der Publisher jetzt im Vorfeld für die Finanzierung schon mal das zur Bedingung macht, dass es quasi risikofrei ist, dann fragt man sich so ein bisschen, was macht der Publisher eigentlich außer Geld reinzustecken? Das ist dann eher so ein Venture-Kapital-Modell. Das ist nicht wirklich ein traditionelles Publishing-Ding. Ja, Modelle gibt es mittlerweile viele. Also die Frage ist halt, gibt es die klassischen Rollen überhaupt noch in dem Sinne? Ja. Ja. Es ist halt ein bisschen, der Publisher schiebt halt das Risiko weg von sich und das Ganze findet so ein bisschen auf dem Rücken der Fans statt. Ja. Also, dass es für die Fans keinen großen Unterschied macht jetzt, weil die kriegen das Spiel so oder so und die haben halt in Anführungszeichen das Geld früher gezahlt. Mag sein, aber irgendwie ist mir da so ein bisschen mulmig bei. Das ist auch genau der Punkt, an dem der Artikel mich dann quasi überzeugt hat davon, dass es nicht so eine tolle Sache ist, weil die Fans, die kaufen sich ein, du hast halt Buy-in von den Fans, du hast, bevor du dein Spiel überhaupt anfängst zu entwickeln, hast du schon Spieler, die das schon gekauft haben, also Pre-Order, bevor du anfängst zu entwickeln und das ist das, was so gravierend für mich ist, wenn das jetzt schief läuft, man merkt ja in der Entwicklung manchmal auch, dass es schief läuft. Also du kannst das Tollste versprochen haben und dann wird ein Goddess draus. Mhm. Und du merkst, es wird ein Goddess draus, dann kannst du als großes Studio sagen, okay, wir sind hier $500,000 finanziert über Kickstarter. Das restliche Geld packen wir mal wieder weg. Für die 500.000 können wir, keine Ahnung, 2 Entwickler 2 Jahre lang beschäftigen. Das, was am Ende hinten rausfällt, das verkaufen wir als das Spiel, das über Kickstarter finanziert ist. Und das wird ein Scheißspiel. Mhm. Die Leute haben im Voraus viel Geld bezahlt. Und da ist halt so das Risiko hinten raus nochmal zu vermeiden. Das ist irgendwie das Dreckige an der Sache, wo es mir dann irgendwie nicht mehr so gut damit geht würde. Du nimmst halt irgendwie auch den Konsumenten jegliche Option irgendwie abzuwarten, ob das Produkt überhaupt ein Produkt ist, das sie haben wollen. Mhm. Also so Strichwort Gamespresse kannst du dir halt dann auch komplett verreiben, wenn du das Ding eh schon gekauft hast, 2 Jahre bevor es rauskommt. Ja. Ja. Obwohl das auch auf Das trifft ja auch für Indie-Kickstarter zu, dass du so, du weißt nicht, wer dann über Nuclear Throne zum Beispiel schreibt, wenn es dann endlich mal irgendwann fertig rauskommt. Ja, aber ja, das stimmt natürlich schon auch. Also da, ja. Aber es fühlt sich irgendwie anders an, wenn das irgendwie nur als Stopgap benutzt wird von einem Publisher, um zu sehen, da ist kein Risiko, da kann ich Geld reinstecken. Nun ja, Kickstarter ist ein spannendes Ding und im Positiven wie im Negativen tut sich da viel, glaube ich. Mhm. Im Negativen hat sich bei macOS 10.10 oder Yosemite ja auch einiges getan. Wir erinnern uns, Yosemite kam raus und der gute alte MDNS-Responder war nicht mehr Teil des Betriebssystems. Stattdessen durften wir in unserer Konsole den Discovery-D sehen. Im Prinzip etwas, was das gleiche Ding macht, nämlich im lokalen Netzwerk dafür sorgen, dass man einen Rendezvous-Namen hat und das andere mit Rendezvous oder Bonjour, wie es ja heutzutage heißt, ich sage immer noch Rendezvous. dass man die erreichen kann. Also wenn ich dann irgendwie hier mein lustiger iMac.local eingebe, dass ich dann auch wirklich zu meinem lustigen iMac komme. Das Problem mit DiscoveryD ist jetzt allerdings gewesen, dass es nicht funktioniert. Also es hat ganz klar ein Problem mit Caching, und zwar mit dem Sleep-Proxy. Unterm Strich bedeutet das, wenn ihr schon mal irgendwie in einem Netzwerk mit mehreren Macs den Fall hattet, dass eure Macs dann ständig irgendwie mein lustiger iMac 2, mein lustiger iMac 3, mein lustiger iMac 4, mein lustiger iMac 5 hießen, dann habt ihr diesen Bug auch schon mal gehabt. Darüber hinaus ist auch diverses andere Instabile auf DiscoveryD mittlerweile irgendwie abgewälzt und zurückgeführt. Unterm Strich ist es eigentlich neue Software gewesen, die keiner mochte und die buggy war. Und ich glaube, die auch wirklich nur geschrieben wurde, weil sich jemand gedacht hat, hey, der MDNS-Responder, der hat so viele Sicherheitslücken, lass uns den mal komplett neu schreiben. So ein bisschen fühlt es sich dazu an. So, famous weil, last words. Ja, weil das hilft ja immer gegen alles, neu schreiben. Mhm. Und ja, Gerüchte halber, wenn man sich jetzt die neueste Beta runterlädt von 10.10.4, ist der gute alte MDNS-Responder wieder da und DiscoveryD ist weg. Ich möchte Jubel hören. Ich bin so ein bisschen, also ich picke gerade meine Kinnlade vom Boden wieder auf, weil ich muss gestehen, den Artikel habe ich vor der Show nicht gelesen und ich habe genau diese Symptome, jedes Issue, das da beschrieben wird, ist so, ja, so Wi-Fi fällt plötzlich weg, ja, die Gerätenamen 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich hoffe, dass es besser wird, wenn sie dann 10.10.4 raushauen. Ja, also damit, da könnte man drauf hoffen, dass so diverse Instabilität und Performance-Probleme dann ein Ende finden. Man fragt sich nur, was soll das, Apple? So, also das ist ja wirklich so Bananensoftware, wie man es selten hat bei Apple. Das ist wirklich ohne Not irgendwie was Neues, was dann nicht funktioniert und dann nach 4 Versionen doch wieder eingestampft wird. Aha. Da ist bestimmt eine Story dahinter. Oh, Entschuldigung. Das ist bestimmt, ja, und sie ist eine Story bestimmt auch sehr traurig. Wenn man irgendjemand, der da in der Abteilung arbeitet, kennen würde, dann wüsste man vielleicht. Well. Ja. Nun gut, wir hoffen auf Besserung und MDNS-Responder und werden dann berichten, wenn 10.10.4 erscheint. Bis dahin haben wir allerdings noch mehr Apple-Nachrichten auf unserer Liste, nämlich unter anderem ist Jony Ive jetzt Chief Design Officer geworden, letzte Woche. Was im Wesentlichen bedeutet, dass er weniger macht. Also er hat sich quasi aus den Management-Sachen ein bisschen zurückgezogen. Die übernehmen jetzt an seiner Stelle zwei Manager, einer für die Hardware und einer für die Software im Wesentlichen. Mhm. Und er ist quasi jetzt nur noch der Chief-Mensch über den Dingen. Also es gab dann sehr schnell Spekulationen, dass Jony Ive vielleicht zurück nach England möchte und sich deswegen jetzt irgendwie hier einen Titel abgeholt hat, der ihm das ermöglicht. Er hat in einem Interview, das jetzt vor kurzem rauskam, in dem noch das angekündigt wurde, dass er jetzt CDO ist, hat er auch gesagt, dass er wieder mehr reisen möchte in Zukunft. Mal sehen. Also man könnte da Sorgen haben, dass Jony Ive in Zukunft weniger vor Ort involviert ist. Ja, Sie haben die Nachrichten auf jeden Fall an Pfingst versteckt. Ja. Was ich etwas ungewöhnlich fand. Ja, das war schon so eine, hey, lass uns das mal lieber machen, wenn die Aktienmärkte gerade irgendwie offline sind, sicherheitshalber. Also das war schon so ein bisschen, da hat man ein bisschen geguckt. Ja, aber Spekulationen, Zukunft und so weiter und so fort. In diesem Sinne iOS 9 und macOS 10, 10, 11. iOS 9, ja. Ja. Wir wissen ein paar Dinge, oder es gibt ein paar Gerüchte über ein paar Dinge. Unter anderem ist jetzt überall San Francisco drin. Sie ist jetzt drin. Es ist so absurd, weil ich gerade den Artikel aufhabe, wo die Karten-App vorgestellt wird mit Los Angeles. Und dann dachte ich, auch San Francisco ist jetzt auch in der Karten-App. Juhu. Ja, nein, ich spreche natürlich über den Font. Sie haben ja schon angefangen beim MacBook, das auf die Hardware zu drucken, also auf die Tastatur. Und irgendwie war es ja sowieso immer recht seltsam, so dieser Helvetica-Schritt. Mittlerweile habe ich mich zwar dran gewöhnt, aber irgendwie. Naja, so Jobs hatte schon so ein bisschen den Helvetica-Fetisch, das muss man schon sagen. Ich habe von Anfang an Helvetica gefeiert und mich sehr gefreut. Ja, aber Helvetica hat jetzt quasi nur eine Betriebssystemversion durchgehalten. Ja, für den Zweck war sie, glaube ich, nicht so super geeignet. Sie versprechen sich allerdings davon jetzt, dass die neue San Francisco-Type quasi besser lesbar ist. Die kommt ja von der Apple Watch, wo sie quasi optimiert ist für möglichst lesbar auf möglichst kleinem Raum. Ich habe mal testhalber mein Retina-MacBook schon umgestellt auf San Francisco. Das funktioniert so leidlich gut. Man merkt, dass so ein paar Kerning-Hints fehlen. Aber so an sich kann man sich das schon vorstellen. Das sieht schon ganz okay aus. Für Nicht-Retina würde ich es noch nicht empfehlen. Da ist das Frontrendering noch nicht so gut. Also was du sagst mit kleinem Text, das kann ich absolut unterschreiben. Besonders in der Kalender-App, wenn du so Uhrzeiten hinter Terminen stehen hast, sind die ja winzig. Und da funktioniert die San Francisco viel besser. Sie ist ein bisschen kondenster als die Helvetica, also sie ist nicht ganz so breit. Das heißt, man kriegt mehr Text in den gleichen Platz. Ja. Wo sie für mich im Moment nur schwer funktioniert, ist Fließtext. Also sobald du größere Mengen an Text hast, ist es irgendwie unangenehmer zu lesen als die Helvetica für mich. Ja. Ich denke mal, es gibt sich noch. Jetzt vom Charakter her, sie hat schon mehr Charakter als die Helvetica. Die Helvetica ist also die neutralste aller Schriftarten. Ja, aber auch nur, weil sie halt einem überall entgegenspringt und man sie deswegen nicht mehr wahrnimmt, als was Eigenschaften hat. Ja. Also sie ist halt so hochkant, also die Buchstaben sind alle länglich und nicht mehr oder weniger ausgewogen. Die wirken hoch und länglich und sie haben so. Schwünge oben sind relativ rund, also sie wirkt so ein bisschen knuffig und rundlich, hat aber genug gerade Linien, dass sie halt nicht verspielt wirkt. Also es ist schon, sie hat halt einen eigenen Charakter. Was ich total strange fand, war, ich habe nie erkannt, dass auf der Tastatur früher die VAG Rounded drauf war. Auf die Tastaturschrift, die Hardware-Tastaturschrift, das ist die VAG Rounded. Auf den alten MacBooks? Ich hatte einfach angenommen, das ist auch die. Und das ist halt so eine No-Go-Schrift, Myriad. aber auf den Tastaturen fällt es halt gar nicht so auf. Okay, krass. Das stimmt, ja. Naja, also wenn man nur die Caps sieht, dann ist es ja immer ganz. Da wirkt sowas auch gleich ganz anders. Nun ja, aber du hast es gerade schon gesagt, die Maps-App wird auch aufgebohrt, bekommt Indoor-Navigation und vor allem auch werden Transitdaten auch endlich gut angebunden. Es gibt so diverse Gerüchte, dass es erstmal nur große Städte in Amerika plus 2-3 internationale Städte sein werden. Berlin soll angeblich mit dabei sein, ansonsten kann man sich in Deutschland, glaube ich, erstmal auf Warten freuen, auch wenn 10.9 draußen ist. Aber sie wollen quasi wirklich jetzt nicht nur Integration für andere Apps anbieten, sondern selbst auch Verkehrsdaten bereitstellen. Also für mich funktioniert bis jetzt die Google Maps App halt wunderbar, was ÖPNV angeht. Ja, mein Hauptproblem sind halt die Uranbindung mit Third-Party-Apps, weil die kann ich über Siri nicht ansprechen und da hätte ich schon gern in den Karten drin. Da fehlt dann die Urabstimmung. Nee, aber ich bei Google Maps muss man auch aufpassen. Also ich habe gerade in Berlin festgestellt, dass der öfter mal Umwege fährt. Okay. Also da fahre ich momentan am besten mit City Mapper, aber das ist wahrscheinlich auch immer eine Frage, wer gerade welche Daten wie ausliest. ansonsten, was wissen wir sonst über iOS 9? Es soll wohl irgendwann mal so dieses Dual-App-Multi-View-Support-Dings kommen für die neuen iPads. Oh, richtig. Ob das schon im initialen iOS 9 drin ist oder ob das dann erst später kommt, da ist noch die Frage. Also ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ich glaube, das wird irgendwie mein Dauerspruch zu neuer Apple-Technologie, aber zwei Apps auf einmal auf dem gleichen iPad. Wie, ist doch viel angenehmer, da musst du nichts ändern, weil dann ist die App genauso groß wie vorher. Schlimmer finde ich das große iPad. Ja, ja. Also mit einer Auflösung von 3,14x. Ja, 4K. Aha. Das große iPad. Das oh nee, oh, hört mir auf. Multi-User-Support ist auch wieder mal gerüchtet für iPads, dass man sich am Anfang quasi einloggen kann und dann unterschiedliche Homescreens hat für verschiedene User. Mhm. Das mal sehen. Ja. Also ich traue Apple zu, dass sie, wenn sie es machen, das auch gut machen. Bis jetzt machen sie es halt nicht und deswegen kracht's und knarzt an allen Ecken, wenn mehrere Personen das gleiche iPad benutzen wollen oder überhaupt nicht pro Person ein Computer und ein iPhone vorhanden sind im Haushalt. Ja. Ja, mal abwarten. Ansonsten wollen sie sich sowohl bei iOS 9 als auch OS X irgendwie jetzt drauf konzentrieren, ein bisschen den Fokus auf Quality zu lenken. Kleinere Apps und Sicherheit und weniger Bugs und Performance und auch auf alten Geräten soll es schneller laufen. Das sind doch mal so Töne, die man gerne hört nach den nicht ganz so überzeugenden Ergebnissen der letzten Monate. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, ob SpriteKit in der nächsten Version dann auch das iPhone 6 Plus unterstützt. Lol. Ui. Weil das ist bis heute nicht passiert. Eieiei. Ja. Gibt es eigentlich schon WWDC-Sessions? Nee, oder? Ja, doch, die Keynote. Ja, aber und sonst can't tell you yet. Und ja. Insert-Session hier. Weil dann könnte man gucken, wie in Ungnade SpriteKit schon gefallen ist. Oh. So. Also, ob sie noch eine Session machen oder nicht. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja. Ja, und dann kommt das vielleicht Interessanteste, nämlich das nächste WatchKit oder WatchSDK. Ja. Und zwar ein natives. Und das, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das sozusagen auch offiziell angekündigt. Ich weiß nicht, wie weit es geplant war, aber offiziell Jeff Williams von Apple hat tatsächlich auf dieser Code Conference, was früher die All Things Digital Conference war, tatsächlich angekündigt, dass hier jetzt irgendwie diese schlechten Apple Watch Apps mit dem schlechten SDK, die könnt ihr jetzt vergessen, weil auf der WWDC kündigen wir das neue an. Also ist die Suite Solution jetzt schon vorbei? Naja, das ist ja die ungefähr der gleiche Zeitplan wie damals beim iPhone. Ja, es ist schon ein bisschen, also es fühlt sich schon ein bisschen schnell an. Ja, aber gut, bis es da ist, ist auch wieder Herbst, also ja, werden wir mal sehen. Ich finde es halt spannend, komisch. Spannend wird, was halt alles geht. Ja, was findest du komisch? Ich finde es komisch, irgendwie diesen Zeitpunkt jetzt, wo man sich denkt, so, wenn ich mir jetzt eine Apple Watch App ausdenke, ja, dann will ich die ja im Prinzip nicht mehr anfangen, weil dann warte ich jetzt 3 Monate, bis ich die mache, weil dann habe ich irgendwie das richtige SDK. Also ich glaube sicher nicht, dass das Planung ist, aber ich finde den Gedanken nicht dumm. Erstens, wenn du eine machen willst mit dem neuen SDK, wartest du nicht 3 Monate, sondern wartest du jetzt noch eine Woche. Dann hast du den Preview-SDK von der WWDC. Dann weißt du, was wird gehen und hast Zeit, die zu entwickeln. Und das Zweite ist, jetzt haben die Leute ein bisschen Erfahrung mit der Uhr und wissen überhaupt, was sie machen wollen. Also ich bezweifle wirklich, dass das alles geplant war. Aber im Grunde ist es gar nicht so schlecht. Ja. Ich denke auch, dass es musste halt irgendwas fertig sein zum Launch. Ja. Und ja, das war wohl, der SDK war wohl noch nicht fertig, ist meine Erklärung für das Ganze. Ich bin total gespannt, also dass die Watch jetzt mehr so selbst auf der Watch machen können soll und vor allem, dass du mehr Zugriff auf die Eingabemöglichkeiten, also Crown, Force Touch, Touches sehen, vielleicht sogar ein bisschen die Sensoren. Ja, es gibt ja also so, die Sensoren sind ja offiziell in diesem Interview auch erwähnt worden, insofern. Es gibt ja die Bewegungssensoren, ich weiß nicht, ich glaube, hat die Watch ein Gyroskop drin? Ja. Das wäre halt schon super, weil Armgesten ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als das Watch-Spielen, weil wir haben das alle schon erlebt und oder gesagt, dauernd den Arm vors Gesicht halten, um da drauf zu spielen, ist sehr schnell ermüdend. Ja, also da muss ich aber sagen, es gibt halt noch die andere Situation, zumindest habe ich die festgestellt, wo ich irgendwo sitze und der Arm liegt so auf meinem Bein. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo ich die Watch zum Spielen nehme. Wenn ich irgendwo sitze und auf was warte. Weil dann muss ich den nicht in die Hand, in die Luft halten. In die Luft halten ist selten angenehm für länger als ein paar Sekunden. Ja, ist fast schon zu weit weg für mich. Ja, aber ich bin gespannt, was da jetzt irgendwie dann nächste Woche an SDK tatsächlich kommt. So, vor allem, es fühlt sich ein bisschen seltsam an, dass sie da schon die Überraschung rausgenommen haben. Ja, so, das stimmt. Vielleicht kommt ja noch mehr Überraschung. Swift oder sowas. Ja, oder die großen iPads, hoffentlich nicht. Ich glaube, es gab noch einen Punkt, warum das sinnvoll ist, dass es alles jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und das war dieses unglaubliche Geschisse mit dem Battery Life. Das haben sich alles so in die Hose gemacht vorher, vor dem Launch, dass das, und die zwei, drei Leute, die mich angesprochen haben auf die Uhr, haben auch immer sofort nach der Batterie gefragt. Genau. Bei mir auch, ja. Haben sofort nach der Batterie gefragt, weil es irgendwie, ich weiß es nicht, wurde halt hochgepusht, obwohl das Battery Life wirklich das geringste Problem von allem ist, finde ich. Ich bin gestern ins Bett gegangen, die Batterie hatte 72%. Ja, ja. Und gerade wenn man sie so benutzt, wie man sie dann tatsächlich benutzt, hält es lange. Die Phase ist jetzt, glaube ich, mehr oder weniger ausgestanden. Das ist jetzt nicht mehr das große Thema bei den Tech-Journalisten mit dem Battery Life. Jetzt können sie, glaube ich, auch Sachen erlauben, die überhaupt ein bisschen mehr das kann die Batterie leer saugen. Batterie genau. saugen. Weil das Thema vom Tisch ist. Ja. Und das wäre eine Katastrophe für Apple gewesen, wenn gleich von Anfang an da die Apps gelaufen wären, die so viel Batterie saugen. Ja. Das wäre natürlich krass, wenn das eine Erwägung gewesen wäre. Aber ich glaube, einige Entscheidungen sind nochmal wegen Batterielaufzeit kann schon sein, passiert. Also Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so viel Strategie dahinter steckt. Das ist, glaube ich, schon auch eine Komponente von, das Ding ist auf den letzten Drücker fertig geworden und das gab in der Hardwareproduktion bis über den Release-Punkt hinaus Probleme. Ich glaube, sie hatten einfach schlichtweg keine Zeit, irgendwie ein natives SDK zu bauen. Ja, da bin ich sicher. Aber die Situation ist bloß nicht sehr schlecht, sondern es ist andersrum wäre es gar nicht besser gewesen. Das stimmt. Ja, wo wir schon über die WWDC reden, die nächste Woche ist, können wir dann auch über die Google I.O. sprechen, die letzte Woche war. Dieses dieses Bild vom Moscone Center, das flasht mich immer so, wenn da kein Apple-Symbol drauf ist. Das fühlt sich so falsch an. Ja. Ja. Aber das Moscone Center ist eine launische Veranstaltung. Genau. Mal hast du einen Urologenkongress, mal hast du eine Apple-Veranstaltung. Genau. Urologenkongress war jetzt die I.O. keiner, aber dafür gab es ein paar Neuigkeiten in Sachen Google-Universum. Unter anderem gab es neue Sachen zu Android M. Und M? Heißt M, weil sie noch keine Süßigkeit gefunden haben mit M. Oh. Ist ja immer so, in der Phase, bevor sie den Süßigkeitennamen rausgeben, haben sie quasi immer den Buchstaben. Wahrscheinlich M&M's oder Mars oder so, je nachdem, ob sie wieder so einen Product Placement Deal finden, wie damals mit KitKat. Mustard. Google Marbr. Marlboro. Google Marlboro. Ja. Ist ja auch eine, nee. Augenmiet-Zigaretten. Nee. Marlboro Cherry. Na gut, ja. Es gibt tatsächlich Neuigkeiten, nämlich sie machen die App-Permissions weniger kompliziert. Ein bisschen so wie Apple. Sie haben USB-C am Start jetzt für neue Android-Geräte. Nee, das hier nicht. Also da gibt es, glaube ich, noch keine Gerüchte. Ansonsten Google Now kann man jetzt quasi auch kontextsensitiv aufrufen. Das heißt Now on Tap. Das heißt, du kannst irgendwo, stehst irgendwo und rufst dann Google Now auf und dann sagt er dir, hier so um die Ecke ist die Post, zu der du wolltest oder so. Ja, ansonsten Google Fotos mit gratis Speicherplatz für optimierte Bilder unendlich. Und Wally heißt jetzt Pay, also Android Wallet, nee, Google Wallet. Genau. Heißt jetzt Android Pay. Genau, Android Pay ist im Prinzip sowas wie Apple Pay, nur mit Android. Um es kurz zu sagen. Also funktioniert auch mit RFID und gleichen Prinzipien im Prinzip. Prinzip. Mhm. Ja, also das kann mir bloß recht sein, wenn das mehr zusammenwächst. Und wenn es bloß vom Begriff her ist, weil umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann auch durchsetzt. Ja. Ich finde also, ja, Google Pay geht einem leichter über die Zunge als Android Pay. Ja. Ne. Ja, aber sie wollen halt nicht Google, weil Android-Branding und so. Stimmt. Ja, was ich noch interessant finde, ist Google Cardboard, die so eine Pub-Club-Ausschneidkiste, in die du dein iPhone reinhängen kannst, wo du dann schon länger, ja. VR machen kannst. Das ist schon sehr witzig. Gibt es das quasi auch in der Version für große Androids und iPhone 6 Plus? Ah, okay, das ist die News. Das ist die News. Jetzt auch für große Telefone. Und sie haben vorgestellt, dass sie ein VR-Video-Rig gebaut haben mit irgendwie 16 GoPros, die sie so im Kreis angeordnet haben. Und da haben sie jetzt auch einen Cloud-Computing-Service, der aus diesen 16 Video-Streams ein panoramisches Video, 3D, Virtual Reality-Video baut. Ansonsten habe ich festgestellt, dass Developer-Videos von Google mittlerweile eigentlich viel besser sind als die von Apple. Die sind teilweise lustig und gut präsentiert und richtig schön aufbereitet. Da könnte sich Apple mal eine Scheibe abschneiden. Mhm. Ich habe was geguckt über so, wie optimiere ich Webladezeiten. Und das war unterhaltsam sogar. Also es war nicht nur trocken und Code, das hat Spaß gemacht. Mhm. Cool. Ja. Ansonsten, was ich noch cool fand, was irgendwie auf der, so am Rande der I.O. irgendwie auch jetzt rausgefallen ist, ist Project Soli, was von dieser ATAP. Cool. Nein. Kriegt den Zuschlag. Kein Zuschlag. Sind die Gelder hingeflossen. Nee, das ist von Google ATAP, das ist die Advanced Technology Dingsbums, Bums, Bums, Application, whatever. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, die bauen einen kleinen Chip, der Radarsignale aussendet und die auch messen kann und damit Gestenerkennung machen will in Zukunft. Das heißt, das ist ein kleines Viereck, das in deinem Telefon drin ist und das auch durch dein Telefon durchfühlen kann sozusagen. Und dann kannst du über deinem Telefon Fingerbewegungen machen und dann weiß das Telefon, was du gerade gemacht hast. Moment, kriegt man von Radar nicht irgendwie Krebs und Kopfschmerzen? Und Ach, das ist doch eh alles. Elektrosmog und so? Ist doch alles sowieso schon alles vorbei. Das ist irgendwie auch nicht, macht das Kraut auch nicht mehr fett wahrscheinlich. Ah. Ja, Martin, du hast jetzt dreimal oder viermal Telefon gesagt und ich habe mir dieses Video angeguckt und ja, Tablet, fand das ganz cool, aber gar nicht fürs Telefon. Ja. Weil da denke ich mir, da brauche ich dann zwei. Nee, also wo ist der Vorteil? Das Schöne am Telefon ist gerade, dass ich es anfasse, muss ich sagen. Also, wo ich mir das super vorstellen könnte, ist meine Nachttischlampe oder beim Kühlschrank oder da die das Temperatur stimmt. hochdrehen oder sowas. Also in Dingen finde ich das sehr nett. Und na klar, klar wird dann die Filmvision auch wahr, weiß ich nicht, bei meinem Laptop oder bei meinem Desktop Computer, wo ich dann da irgendwas mit Gesten mache. Da kann ich es mir auch vorstellen. So bei diesen Wearables oder beim Telefon finde ich es eher seltsam. Muss man mal gucken. Ich bin mir da auch noch unschlüssig, wo es wirklich funktionieren könnte, aber so an sich, die Technologie sieht ziemlich beeindruckend aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das Telefon dann um mehr Gesten anreichert, dass du noch mehr Interaktionsformen hast, weil am Desktop hast du halt die Maus, die Tastatur und schlag mich tot, Joystick, Lenkrad, wenn du willst. Und auf dem iPhone hast du halt nur den Schirm. Und wenn du den Schirm plus noch zig Gesten hast, unter Umständen lassen sich da sehr coole Sachen machen. Also ich kann aber nur meine bescheidene Erfahrung einbringen, die ich mal, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal so ein Android-Gerät gesehen, was auf Gesten reagiert hat. Also du konntest einfach bloß drüber wischen, ohne es zu berühren, um zu blättern. Und das hat sich richtig schlecht angefühlt, weil ich musste da vor dem Ding rumwedeln und habe kein haptisches Feedback gehabt, sondern es war so detached. Und ja, mag sein, dass man sich da auch umgewöhnt, wenn es erstmal für andere Geräte gekommen ist und das dann auch haben will. Ich stelle es mir eher bei größeren Dingen vor. Aber wenn wir schon bei dem Punkt Haptik sind, für mich noch eine der großen interessanten Gerüchte, aber das hatte ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt, ist tatsächlich das Taptic-Feedback für iOS 6 und fürs iPhone 7 und iPhone 7S. Ja. Das ist für mich tatsächlich, naja gut, aber ich hänge dem ja schon seit Ewigkeiten nach. Aber das, glaube ich, wird nochmal ein ganz spannendes Ding. Und da bin ich aber sicher, das wird auf der WWDC nicht vorgestellt, selbst wenn es kommt, sondern erst mit den Geräten. Ja. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch eine News, so ganz am Rande. Im amerikanischen iTunes Store haben jetzt die Unterkategorien. Ah ja. Oh. Der Apps auch Banner und sozusagen handverlesene Empfehlungen. Das war ja vorher nicht so, sondern wenn du da in Unterkategorien reingegangen bist, Ausnahme war die Oberkategorie Spiele, dann ja, waren da immer so Platzhaltergrafiken und der Content komplett automatisch generiert. Da gibt's jetzt schöne kleine Tipps. Also wenn man zum Beispiel eine bestimmte Spielekategorie sucht, kannst du da jetzt auch sehen, was Apple für interessant hält. Ja. Unter anderem uns. Yay. Das finde ich ganz gut. Nun ja, wo wir schon bei Software sind, die man im App Store und sonst wie digital erwerben kann, können wir direkt zum Konsum umblenken. Als erstes habe ich auf der Liste ein Spiel, das man bei Steam digital erstehen kann. Und das heißt Sunset. Ist das neue Spiel von Tale of Tales, die ja so ein bisschen für abgefahrene Indie-Spiele bekannt waren in der Vergangenheit. Und ist ein eher ungewöhnliches Spiel, weil man spielt eine afroamerikanische Haushälterin in einem fiktiven südamerikanischen Land und bekommt quasi jeden Tag Aufgaben. Man muss irgendwie hier aufräumen und dann muss man die Briefe verschicken, die auf dem Tisch liegen und weiß nicht, so Statuen aufstellen und Kisten auspacken und wenn du diese Aufgaben erfüllt hast, hast du meistens noch relativ viel Zeit, weil das Spiel heißt Sunset, weil du quasi die Stunde vor dem Sonnenuntergang quasi immer da bist in dieser Wohnung von diesem Regierungsoffiziellen sozusagen und in dieser einen Stunde quasi die Wohnung in Ordnung bringen sollst. Und dann kannst du halt in der Wohnung so ein bisschen erkunden und rumlaufen und gucken, was der gerade macht und was der gerade für Briefe schreibt und kannst denen auch dann so Zettel hinterlassen und es ist eine ganz interessante Sache und es erzählt dann auch die Geschichte auf eine sehr interessante Weise. Ich musste sofort an Viscera Cleanup Detail denken. haben wir vor zwei, drei Monaten mal erwähnt, wo du eine Hausmeister auf einer Raumstation bist und nach einem Alien-Angriff Leichen wegräumen musst. Und das plus eine Story Also ich muss dieses Spiel anspielen. Das ist, sieht, es ist jetzt weniger faszinierend aus. Es konzentriert sich nicht so sehr auf das Putzen per se. Damn. Also es beschränkt sich dann darauf, dass du irgendwie einen Knopf drückst und dann putzt, wird geputzt. Mhm. Es ist schon eher so Gone Home. Also von der Idee her. Sprich, du interagierst mit einer Wohnung und darüber wird die Geschichte erzählt. Ich bin so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgeblieben. Also das funktioniert ganz gut. Ich will jetzt nicht spoilern, was die Geschichte angeht, aber sie ist durchaus sehr interessant und das war so ein bisschen, hat fast diverse Ebenen an, die Computerspiele sonst nicht so anfassen. Aber es hat so ein paar Probleme. Einerseits gefällt mir das nicht so gut, dass du immer das Gleiche machst im Prinzip. Du kommst immer mit dem Aufzug hoch, du räumst die Wohnung auf. Es wird nach einer Zeit so ein bisschen repetitiv. Aha. Was natürlich jetzt eine Kritik an einem haushälterringenden Dasein per se ist. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Das andere, was aber definitiv nicht gut ist, ist, dass es technisch einfach auch Probleme hat. Es ist zwar sehr hübsch, hat aber Framerate-Probleme ohne Ende. Ich habe es jetzt auf einem durchschnittlichen Mac gespielt. Da hatte ich halt teilweise echt, weiß nicht, 6, 7, 8 Frames pro Sekunde. Wow. Das ist nicht so super. Und zwischendurch ist mir auch mal so das Interaktionsinterface abgestürzt. Da musste ich neu laden, damit ich wieder einen Cursor gesehen habe für meine Maus. So technisch, Software-Bug-mäßig, gäbe es da noch ein bisschen nachzubessern. Und so gut ist die Grafik jetzt auch nicht, dass es irgendwie so stottern müsste. Ich bin da auch nicht der Einzige, wenn ich im Internet gucke. Kann man irgendwie runterschrauben? Ich habe jetzt nicht gesehen, ich kann die Auflösung runterdrehen, aber ansonsten war da nicht viel. Das ist schon, ich bin auch nicht der Einzige mit dem Problem. Also es ist durchaus auch so ein bisschen, es verbraucht sehr viele Ressourcen. Und ist das ein Mac-Problem oder allgemein? Ich habe es auch auf PCs irgendwie im Internet als Problem gesehen. Okay. Also ich weiß nicht, ob das ein Shader ist, der Amok läuft oder sonst irgendwas, keine Ahnung, aber es ist schon, vielleicht hat es auch einfach nur ein Memory Leak, kann natürlich auch sein. Ja, aber an sich ein schönes Ding, sollte man mal angucken, gerade wenn man so ein bisschen auf diese unfein betitelten Walking Simulators steht, dann wird man da vielleicht fündig. Ja, und weil du Gun Home schon erwähnt hattest, der GDC-Talk ist jetzt online. Ah, schön. Frei. Cool. Auch in diesem YouTube-Kanal von der GDC oder nur? Ich glaube, im YouTube habe ich ihn nicht gefunden. Ah. Aber über den GDC Vault kann man es ansehen. Das ist schön. Die reden darüber, über lineares Design, wie man so ein Haus baut, das eigentlich nicht existieren kann, aber realistisch wirkt. Ja. Ich lache nur über, wie man so ein Haus baut. Ja, nee, nice. Also finde ich schön, weil diese so ein Walking-Simulator mit einer Art Rahmenhandlung zu versehen, dass das so ein bisschen motivierter rüberkommt und nicht, du gehst hier jetzt diese Storypunkte ab, ist nett. Ich finde auch die Kritik legitim, wenn du sagst, das ist stinkend langweilig, dann funktioniert dieses Element halt so nicht, wie sie es im Spiel verwenden. Das ist Also es hat ein bisschen die Frage, wie viel Spielmechanik du einbauen musst, um die Geschichte zu erzählen und wie viel Geschichte du erzählen willst pro Spielmechanik sozusagen. Ja. Und da musst du halt irgendwie eine Balance finden. Und ich hatte halt das Gefühl, dass die Geschichte mir zu langsam vorwärts ging für den Amount of Rumgelaufe und Clicking, ja, den ich gemacht habe. So, und deswegen, ja. Ich musste gerade so ein bisschen an Papers, Please denken. Hm. Du spielst einen Zoll, einen Grenzwärter, Zöllner, Beamten, der Pässe kontrollieren muss. Da hast du ja auch jeden Tag dein gleiches Morgenritual. Du schaust dir die Fahndungsfotos durch, wen musst du rausziehen, gibt es neue Regeln, musst du jetzt immer noch die Impfpässe von den Leuten aus Krimskraja kontrollieren. Und das ist halt als Gegenbeispiel, da ist dieser Anfang kurz genug und auch unterschiedlich genug, dass das zu so einer Art Morgenritual ist. Es fühlt sich an wie die Tasse Kaffee in der Früh. Hm. Ja, das ist ein valider Punkt. Kommen wir von einem Walking Simulator zu einem Running Simulator. Ich wollte kurz Photonica erwähnen. Ich habe das irgendwie letztens gekauft, weil es irgendwie gerade billig war im App Store. Und muss sagen, ich war ganz angetan davon. Das ist so ein Endless Runner Ding aus Ego-Perspektive. So ein bisschen wie hieß dieses Temple Run, nur aus Ego-Perspektive. Und ist aber sehr tronig von der Optik her. Also so sehr Vektorgrafik, irgendwie nur ein paar Linien und es wird ganz gut durchgehalten, dieser Stil, und gefällt mir dabei deshalb ganz gut. Das Audiodesign ist ein bisschen nervig, aber ansonsten. Und spielerisch? Naja, es ist halt Temple Run im Wesentlichen. Also man muss halt hüpfen und um die Ecke laufen habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich kommt das noch. Aber im Wesentlichen bin ich jetzt gehüpft irgendwie mit Tappen. Und ist jetzt nicht keine große Innovation dahingehend, aber ist halt optisch ganz schön. Weil du gerade gesagt hast, es war günstig bei Steam. Nee, das habe ich für iOS gekauft. Das war gerade beim App Store irgendwie im Sale. Gibt's aber irgendwie für alles, was Bits abspielen kann. Also irgendwie von Android, iOS über Mac und PC und Linux. Ich habe nämlich auch was geholt, was günstig war. Ja. Das war allerdings Steam, und zwar Us in the Game Industry. Ah. Der Film, den wir hier auch schon mal genannt hatten, wo es hauptsächlich um Journey geht. Diese Dokumentation über Computerspiele, gab es ja einige. Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Plan. Ja, die hatte nämlich ganz schlechte Kritiken. Oh. Und ich habe ihn mir angeguckt und dachte, ja, das ist halt noch ein Film, wo man ein bisschen so Hintergründe sieht. Oh. Also da konnte ich jetzt im Nachhinein, ich habe es mir deswegen auch damals gar nicht geholt. Und das konnte ich jetzt gar nicht nachvollziehen, dass der so niedergemacht wurde. Ja. Also es waren jetzt keine großen Erkenntnisse, aber man sieht so ein bisschen auch Pre-Production-Footage von Journey und so. Also ich fand den ganz unterhaltsam. Der war jetzt günstig, ich weiß nicht, ob er immer noch günstig ist. Also günstig wird er auf jeden Fall sein, aber er war runtergesetzt. Man kann sich das ja bei Steam auf die Wunschliste setzen und dann wird man irgendwie notifiziert, wenn gerade irgendwas billig ist, was man auf der Wunschliste hat. Ja, doch. Das ist ein ganz perfides System. Das finde ich ja grauenhaft, das wusste ich gar nicht. Oh Mann. Also, ja, gut. Das soll mal einer verstehen. Nun gut. Ich habe da noch auf der Liste Hardware, was wir ja relativ selten haben in letzter Zeit. Aber ich bin in eine Wohnung gezogen, in der WLAN so semi-gut funktioniert, weil die Wände so ein bisschen stark das Signal abschatten. Und habe jetzt irgendwie mir gedacht, ich bräuchte eigentlich an strategischen Punkten in der Wohnung dann doch Kabel. Kann jetzt allerdings auch kein Unterputz-Ethernet-Verkabel verlegen. Hm. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich mal die alternative Powerline ausprobiert. Was im Wesentlichen ist, man koppelt quasi das Ethernet auf die Stromleitung obendrauf. Man kauft da so Adapter, die steckt man in die Steckdose und da ist unten Ethernet dran und eine weitere Steckdose sozusagen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Das also ist ja sehr lustig, weil genau das hatten wir in Zypern, in dem Haus, in dem wir waren. Ah, siehst du. Und mir war das völlig unbekannt, dass es sowas gibt. Ja. Und dann hatte ich mir auch vorgenommen, wenn ich wieder da bin, dann schaue ich mir das mal an, weil unser WLAN ist ja auch so fürchterlich. Und um das jetzt so in die entfernteren Räume zu verstärken, dann so eine Lösung zu finden, ist, glaube ich, wesentlich besser. Also wie sind denn deine Erfahrungen? Weil das interessiert mich total. Also meine Erfahrung war jetzt hier, das hat quasi aus der Box raus super funktioniert. Ich habe 3 Stück gekauft, das waren so TP-Link Powerline-Adapter. Ich habe die einfach auf Amazon bestellt, habe die an die Steckdose rangesteckt, dann haben sie ein bisschen geblinkt, weil sie sich gegenseitig gesucht haben. Und seitdem funktioniert das bombengut. Und irgendwie auch keine Netzwerkausfälle und nix und irgendwie ein guter Ping. Als hätte man Ethernet-Kabel verlegt. So ist irgendwie Weil das genau ist, glaube ich, genau die Lösung, die ich seit Ewigkeiten suche, anstatt dann noch einen Verstärker und Funkdoubler irgendwo aufzustellen und so Quatsch. Und das funktioniert ja dann alles auch nicht. Also dieses WLAN-Extenden, das funktioniert in den seltensten Fällen zufriedenstellend. Ja. Ich hab dazu noch einen Caveat. Wir haben das bei mir daheim auch mal ausprobiert und es hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen wollte ich noch fragen, weißt du, ob das über eine Sicherung drüber geht? Also ob ihr da das in zwei Stromkreisen, die unterschiedliche Sicherungen haben, so überbrückt? Okay. Ihr habt aber wahrscheinlich schon so kleinere, die kleinen Sicherungen mit den Hebeln schon. Weil ich habe im Keller noch uralte Dinger, die du reinschrauben musst. Ja, okay. Und ein nahezu antiker Sicherungskasten da unten. Und über die drüber geht irgendwie gar nichts an Daten. Also, das wir kann haben ich mir vorstellen. In dem Haus bei uns daheim und gerade mal die Verbindung geht zusammen, aber Daten darüber zu kriegen. Also your mileage may vary. In modernen Stromnetzen ist es sicher eine saucoole Sache. Ja, es ist nur, man fängt sich gegebenenfalls den Unwill des lokalen Amateurfunkers ein, habe ich mir sagen lassen, weil diese Geräte auf Frequenzen abstrahlen, die Amateurfunker irgendwie eigentlich gerne ohne Lärm hätten. Oh, das ist schlecht. Ich wohne direkt neben dem Telekom-Gebäude. Dann geht das Internet plötzlich aus anderen Gründen nicht mehr. Nee, Das sind aber keine Amateurfunker, auch wenn sie es manchmal so. Manchmal macht das schon einen Eindruck. Ja, aber die NSA wird sich doch freuen, wenn man da die Daten so lecker bereitstellt. Das stimmt allerdings. Nee, aber an sich muss ich sagen, das war jetzt eins der besten Hardwarekäufe, die ich in letzter Zeit gemacht habe, irgendwie diese drei Adapter. Mhm. Weil ich kann jetzt einfach hier in meinem Büro per Kabel direkt ins Internet raus, obwohl der Router halt ganz woanders steht. Eine Frage habe ich dann da noch. Und zwar, gibt es dann so ein Muttergerät und dann so Tochtergeräte oder sind die alle gleich? Nee, die sind alle gleich. Alles Geschwister. Sind alle gleich. Und du steckst in eins von denen einfach ein Ethernet-Kabel rein? Im besten Fall in zwei. In Zypern war das nicht mit zwei Kabeln, sondern das eine hat dann gefunkt. Ah, okay. Und das hat aber auch super funktioniert. Also. Ja, ich glaube, es gibt sogar auch Router, die direkt quasi Kabel zu WLAN machen. Das, jetzt muss ich bloß wissen, was ich da jetzt kaufen muss, weil ich brauche dann trotzdem zwei Geräte. Eins, was funkt und eins, was nicht funkt oder so. Ja. Na gut. Ja, also ich kann dir nur die empfehlen, die ich Kabel zu Kabel jetzt habe. Mhm. So, mal gucken. Ja, dann brauche ich wieder einen Adapter. Tja. Nun ja, aber an dieser Stelle wollen wir dann auch den Podcast für heute beenden, weil die Agenda ist vorbei und wir hatten jetzt dann doch auch wieder mal mehr technische Schwierigkeiten, als wir gerne hätten. Aber wir finden irgendwann eine Lösung, die besser funktioniert für verteilte Podcasts. Irgendwann. Und bis dann verabschieden wir uns. Ja, nächste Woche sind wir vielleicht wieder vor Ort alle. Mal gucken. Yes. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit für nicht verteilten Fanboys ist hoch. In diesem Sinne, fährt's euch ins Studio nach Berlin. Ja. Pfirzi. Tschüss. Tschüss, tschüss. Servus. You know, I can still remember the very first sweets given to me by my grandfather. They were Bergenwerther's originals and I was just a boy. I'll never forget that first taste, sweet and creamy and unknowably obtuse. I remember feeling like I must be someone very special when the ancient horror inhabiting my grandfather gave me this wonderful butter candy. Now I'm the vessel for an unseen evil. And what else would I give my spiders but my Bergenwerther original? He's someone very special too, you know. Bergenwerther's original.